Ich suchte nach wahrem Glück, ich fand es in Jesus. Heute möchte ich nie mehr zurück zu den Dingen der Welt. Mein Herz war so friedelos, so voller Sorgen. Heute jubelt es froh in mir, in Jesus geborgen. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief, so tief wie ein Strom. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief, ja so tief wie ein Strom. Wenn dunkel der Weg auch ist und trübe die Stunden, so weiß ich, dass Jesus Christ ist mein Retter und Herr. Mit ihm überwinden weit, die an ihn glauben, und klein wird das Herzeleid und groß dann der Friede. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief wie ein Strom. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief, ja so tief wie ein Strom. Es lohnt sich der Pilgerlauf, das Ziel ist bei Jesus. Dann jauchzen wir singend auf zu dem Retter und Herr. Dann wird in der Herrlichkeit von Gott zum Lohne, in goldener Vollkommenheit der Frieden erwohnen. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief wie ein Strom. Friede so wunderbar, Friede so wunderbar, Friede so tief, ja so tief wie ein Strom.